Deutschlandfunk Kultur Interview. Alan Posner ist mein Gast, Autor für die Welt, die heute aufmacht mit einem Foto, das Proteste zeigt in Venezuela. Aufstand gegen den Diktator ist da zu lesen. Es gab bereits über ein Dutzend Tote bei den Protesten gegen Präsident Maduro, den der Parlamentspräsident Guaido mittlerweile auch für entmachtet erklärt hat und sich selbst zum Staatschef ausgerufen hat, zum Interimsstaatschef. Heute am 23. Januar 2019 in meiner Funktion als Präsident der Nationalversammlung schwöre ich, die Zuständigkeit und Verantwortung der Exekutivgewalt Venezuelas zu übernehmen. Erst Anfang Januar wurde der gerade 35-jährige Guaido zum Chef der Nationalversammlung gewählt und drückt seitdem aufs Tempo. Die Journalistin Lisa Lopez über den Shootingstar der venezolanischen Politik. Juan Guaido ha logrado aglutinar. Juan Guaido hat es geschafft, eine zwischen weit links und weit rechts zersplitterte Opposition zu einen. Dazu folgen ihm neben klassischen bürgerlichen Regierungsgegnern auch immer mehr, die traditionell hinter Hugo Chavez standen und die von seinem Nachfolger Maduro schwer enttäuscht sind. Aber auch wenn Guaido das Gesicht der Opposition ist, wird diese aktuell eher als Kollektiv geführt. US-Präsident Donald Trump hatte noch während der Demonstrationen Juan Guaido als Interimspräsidenten Venezuelas anerkannt. Ein direkter Affront gegen die Regierung Nicolas Maduro. Der reagierte deutlich. Ich habe angeordnet, dass unsere Beziehungen zur Regierung der Vereinigten Staaten einer totalen und absoluten Revision unterzogen werden. Eine der entscheidenden Fragen wird sein, wie sich die Armee in dem Konflikt verhält. Guaido hatte Militärangehörigen, die sich auf seine Seite schlagen, Amnestie für Repressionen der Vergangenheit versprochen. Der Verteidigungsminister hat aber schon einmal klargemacht, Venezuelas Soldaten würden keinem folgen, der von dunklen Mächten eingesetzt ist. Trumps Anerkennung Guaidos könnte sich für den Shootingstar also noch als Bärendienst erweisen. Donald Trump erkennt also den Interimspräsidenten an, der sich dazu selbst ausgerufen hat. Die EU hält sich bisher zurück, sagt, man müsse allerdings die demokratischen Proteste hören. Alan Posner, ist das strategisch klug oder zu zurückhaltend? Es ist zu zurückhaltend. Man muss nicht alles gutheißen, was Donald Trump macht, aber manchmal hat er einen richtigen Riecher. Hier macht das Volk von Venezuela, die gewählte Vertretung des Volkes von Venezuela, das, was wir gut kennen aus der Französischen Revolution, wo sozusagen die gewählte Volksvertretung gegenüber einem Despoten erklärt, wir sind das Volk, im Sinne von wir vertreten das Volk und zu Recht. Und so soll Revolution laufen, nicht von der Straße her, sondern von den gewählten Vertretern her, die sagen, wir gehen nicht auseinander, bis wir eine rechtmäßige Regierung haben. Und ich glaube, dass jede Unterstützung, die sie bekommen können, diese Demokraten, ist willkommen. Donald Tusk übrigens hat sich erheblich klarer geäußert als Frau Mogherini, die EU-Außenbeauftragte. Das liegt natürlich daran, dass Donald Tusk von seiner Heimat Polen her genau weiß, was hier auf dem Spiel steht. Venezuela ist ja ein Land, das in vielen Teilen der Welt, auch in Europa, Emotionen hervorruft, auch politisch, weil damit ganz viele Hoffnungen verbunden waren, auch mit dem Namen des Vorgängers Maduros, mit Hugo Chavez, der ja den Sozialismus des 21. Jahrhunderts propagiert hat, der ja auch versucht hat, durch viele sozialpolitische Maßnahmen eben eine gute Situation für das Volk zu schaffen. Jetzt weiß ich auch, Entschuldigung, dass ich ständig Bezüge mache auf ihr Leben, aber das hat so interessante Bezüge, dass sie ja auch mal in den 70er Jahren ganz begeistert waren von kommunistischen Ansätzen bei der KPDAO, beim Kommunistischen Studentenbund. Verband. Verband, ja. Man muss präzise sein, ne? Da gab es ja verschiedene. Ich sage das vor dem Hintergrund, weil ja doch gerade bei der Entwicklung, die wir jetzt in Venezuela sehen, immer so ein bisschen der Gedanke mitschwingt, am Ende führen all diese Versuche in den Totalitarismus. Boah, muss das so sein oder muss es nicht so sein? Also ich glaube, dass es so sein muss, aber da könnten wir natürlich einen ganzen Tag darüber streiten. Ja, ich war für Mao Zedong einer der blutrünstigsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Das ist eigentlich genauso schlimm, als wenn jemand für Hitler gewesen ist. Und man muss sich auch sehr gründlich, so ich musste mich sehr gründlich so mal Rechenschaft darüber ablegen, über die Hintergründe. Und natürlich ist weder Chavez noch Maduro mit diesem Ungeheuer zu vergleichen. Und darum würde ich ja keinem Linken vorwerfen, der sagt, ich war Chavista oder ich bin für das sozialistische Experiment in Venezuela. Der Punkt ist aber, dass dieses ölreichste Land der Erde, glaube ich, nach dem Iran oder vielleicht vor dem Iran, dass es eben nicht geschafft hat, diesen Reichtum dem Volk zugutekommen lassen. Naja, ich meine teilweise schon. Also die Verbesserung der Situation der ganz Armen in diesem Land, das ist ja schon, waren ja Erfolge, die letztendlich auch dazu geführt haben, dass es ja auch Wahlerfolge gab für Chavez zunächst, auch für Maduro. Aber wenn sie am Ende eine Inflationsrate von 1000% haben, dann nützt es den Armen, die ja keinen Immobilienbesitz haben, die keine Anteile an irgendwelchen amerikanischen Firmen haben, die nicht sichere Posten in der Regierung oder der Armee haben, ja eben nicht. Und genau dies ist doch der Punkt, dass Chavez zuerst und dann Maduro erst recht genau das Volk verraten hat, das zu vertreten er vorgibt. Und auch das ist eine ganz typische Geschichte, weniger für den Sozialismus allgemein als für Südamerika. Denken Sie an Perón, diese typische Caudillo-Geschichte. Der Führer wirft sich auf, also Perón in Argentinien, und sagt, ich werde also bin zu sagen, ich vertrete die Interessen des Volkes, die sind in mir vereint, und am Ende ist er genauso ein korrupter Herrscher wie diejenigen von rechts. Und das ist eine eigentlich sehr, denken Sie an Nicaragua, was mit den Sandinisten passiert ist. Ich kann doch auch als jemand, der bestimmt nicht links ist, ich sehe das aber auch als Tragödie. Nicht Tragödie der handelnden Personen, Tragödie für das Volk. Ja. Ja, also ich bin gerade gedanklich dabei. Es ist absolut eine Tragödie, aber das Volk, das ganz häufig auch vor der Tragödie steht, dass die Alternative zu den beschriebenen Personen, also gerade wenn sie sich links verorten, dann ja häufig doch wieder eher so was reaktionäres Amerika-Höriges. Also man würde sich irgendwie so die sozialdemokratische Mitte wünschen. Naja, Amerika-Hörig. Das Problem, wir kennen ja die Klischees, United Fruit beuten die aus und so weiter und die, aber das Problem ist ja nicht United Fruit, das Problem ist auch nicht Amerika, das Problem in den meisten südamerikanischen Ländern ist erstens der Großgrundbesitz, diese riesigen Latifundien, zweitens das Bündnis dieses Großgrundbesitzes mit der katholischen Kirche und drittens das Bündnis dieser beiden großen Mächte sozusagen mit dem Militär und mit bestimmten eben herrschenden Kräften. Das sind innere Probleme, dass dann United Fruit und wer auch immer das ausnützt, das ist unschön, aber am Ende müssen die südamerikanischen Länder selbst zu demokratischen Verhältnissen kommen. Und es ist wirklich eine Tragödie, dass man, ja, Kolumbien vielleicht, also wenige Länder findet, wo das der Fall ist.